mein Herz entflammt, vergessen war die Zeit. Heiliges Wesen, so unbekannt, der Götter schönstes Geleit. Nie Wiederkehr ans Licht der Welt, mit Freude, Liebe und Kraft. Ein Sternenmeer, das uns erhält, begleite durch die Nacht. Der Tag erwacht im Sonnenlicht, geweihte Einigkeit. Ich spür den Atem auf meinem Gesicht, heil unendliche Zeit. Ein Sonnenstrahl wandt seinen Herzen hinein. Kein Blitz, kein Sturm, keine Kraft der Welt kann unsere Herzen entzweien.